Am 28. Juni 1914 erfolgte die von Freimaurern beschlossene und durchgeführte Ermordung des österreichischen Thronfolgers, und bereits am 29. Juni 1914 trat die Ordensregierung des Großorients von Italien zu einer Sitzung zusammen, um über die neu geschaffene Weltlage zu beraten. Großmeister war damals Bruder Ettore Ferrari, 33. Grad. Am 31. Juli 1914 erließ Großmeister Ferrari ein Rundschreiben an alle 460 italischen Logen, worin es heißt: Die Ordensregierung will sich alle erdenkliche Mühe geben, darauf hinzuwirken, dass sich die Aktion aller Großoriente der ganzen Welt einmütig und in Übereinstimmung mit den allgemein angenommenen Grundsätzen der Freimaurerei vollziehe. Was heißt das? Das bedeutet, dass man die Freimaurer der ganzen Welt zum Kampfe gegen die Autokratien Europas, nämlich gegen Deutschland und Österreich, aufpeitschen werde. Fast gleichzeitig richtet der Ordensmeister der schwedischen Freimaurer, Bruder König Gustav V. von Schweden, ein Telegramm an den König von Italien, worin er ihn beschwört, er möge ja nicht auf Seite der Mittelmächte treten. Am 6. September 1914 erlässt Großmeister Bruder Ferrari ein neues Rundschreiben, worin er die italischen Logenbrüder belehrt, welche Stellung sie künftighin einzunehmen haben. Italien muss und wird in den Krieg eintreten, sobald der günstige Augenblick gekommen ist. Bis dahin müssen alle Freimaurer in nachdrücklicher Weise das nationale Gewissen wachrütteln und das Volk für den Krieg erziehen. Am 13. September 1914, es war seit dem letzten Rundschreiben Bruder Ferraris kaum eine Woche verstrichen, kam es bereits zu den ersten größeren Kundgebungen gegen Österreich. Sie fanden im Café Aragno und auf dem Platze vor dem Quirinal statt und gipfelten in dem Verlangen, Österreich müsse Triest und Trient abtreten. Hauptredner war der Freimaurer Bruder Civinini, Schriftleiter des Corriere della Sera. Der Corriere ist ein ausgesprochen freimaurerisches Blatt und hat das Oberkommando der italischen Freimaurerei, vergleiche Karl Heise, Seite 112. Am 20. September 1914 wird in einem geheimen Rundschreiben der Mailänder Logen die Hoffnung ausgesprochen, der Krieg werde der Freimaurerei den größten Triumph bringen. Ein Zeitalter frei von Thronen und Altären, die freimaurerischen Grundsätze müssen überall triumphieren. Am 20. Oktober 1914 wurden die Straßenkundgebungen in verstärktem Umfang wiederholt, auch sie wurden von Freimaurern veranstaltet. Als im November 1914 der ehemalige deutsche Reichskanzler und spätere Botschafter in Rom, Fürst Bülow, Verhandlungen zwischen Italien und Österreich anbahnte, um das von den Italienern so heiß begehrte Trentino an sie abtreten zu lassen, da waren es die Freimaurer, welche diese Absicht zu durchkreuzen suchten und auch wirklich durchkreuzt haben. Nun ging der Rummel auch in der italienischen Kammer los. Den ersten Vorstoß wagte der republikanische Abgeordnete und Freimaurer Bruder Comandini, der verlangte, dass das Parlament des damals doch neutralen Italien dem heroischen Volke Belgiens seine Grüße übermittle. Und wieder ist es ein Freimaurer, der spätere Ministerpräsident Bruder Salandra, der bereits am 3. Dezember 1914 in der Kammer davon spricht, dass Italien bei der Neugestaltung des alten Europa gewichtige Forderungen zu stellen haben werde. Dass die Kriegshetze von den Logenbrüdern ausging und nur von diesen, wusste man in Italien sehr genau. Die kriegsgegnerische Zeitung Vittoria zum Beispiel schrieb anfangs März 1915 von den italienischen Freimaurern, diese Leute, die seit 1870 beständig an der Staatsauflösung arbeiten, wollen uns in einen Krieg hineinhetzen, der von der Freimaurerei ausgeht, die ihre Befehle von den Großorienten von Paris und London empfängt. Und so war es auch. Gegen die unabhängigen Männer ging die Loge in gewalttätigster Weise vor, so zum Beispiel gegen Giolitti, der in Rom seines Lebens nicht mehr sicher war. Der italische Generalstabschef aber, General Pollio, der ein überzeugter Gegner des Krieges war, starb plötzlich unter ganz merkwürdigen, nie aufgeklärten Umständen. Die unabhängige Presse wurde von Tag zu Tag kleiner. Schon vor dem Krieg standen zahlreiche Tageszeitungen den Freimaurern zur Verfügung. Viele hatten durch Vermittlung des französischen Botschafters in Rom, Bruder Camille Barriere, hohe Bestechungsgelder erhalten. So konnte der italische Sozialist Bentini widerspruchslos und unter allseitiger Zustimmung in der Kammer die Behauptung aufstellen, dass die französische Werbetätigkeit schon vor dem Krieg 25 Millionen Lire für die italienische Presse ausgegeben habe. Und die in diesem Falle gewiss unverdächtige BZ am Mittag schrieb am 28. Mai 1915, Belgier, Franzosen und Irredentisten aus dem Trentino hielten in ganz Italien hasserfüllte Reden gegen den Dreibund. Ungeheure Summen wurden für die Presse und Werbeschriften angewendet und durch jedes Mittel brachte man die schwankenden Politiker auf seine Seite. Am 10. März 1915, dem Todestage Mazzinis, hielt der Freimaurer Professor Bruder Vaccalucci, 33. Grad, eine wuchtige Kriegsrede, bei der er des Programmes Mazzinis gedachte, dessen Verwirklichung nun unmittelbar bevorstünde. Wir nehmen, sagte er, das Problem an dem Punkte auf, wo es uns Mazzini hinterlassen hat. Gemeint ist die Eroberung Triests und Trients samt allen dazugehörigen Gebieten. Den Höhepunkt der Kriegshetze bildete dann die große öffentliche Kriegskundgebung der Freimaurer am 5. Mai 1915. Sie fand anlässlich der Garibaldi-Feier in Quarto bei Genua statt und Bruder Gabriele de Annunzio, Rapaport aus Galizien, hielt die Kriegsrede. Sämtliche 493 Logen Italiens nahmen samt ihren Fahnen im Auftrag des Großmeisters daran teil. Alle Logen haben für diesen Tag nach Genua Abgeordnete und ihre Banner zu entsenden, hieß es in dem Rundschreiben des Großorients, in welchem auf die bedeutungsvollen Entschließungen dieses ereignisreichen Tages noch besonders hingewiesen wurde. Es verstrichen keine drei Wochen und die Kriegserklärung Italiens an Österreich erfolgte tatsächlich. Sollte irgendjemand noch den leisesten Zweifel haben, ob sie ganz oder teilweise ein Werk der Loge war, so sei er auf den Erlass des Großmeisters Bruder Ferrari verwiesen, der am ersten Jahrestage der Kriegserklärung, am 24. Mai 1916, ausdrücklich erklärte, die Kriegserklärung erfolgte auf das Dekret des Großorients von Italien hin. Diese Ausdrucksweise klingt einigermaßen befremdend. Sie wird verständlich, wenn man weiß, dass der damalige Ministerpräsident Bruder Salandra, der zuerst die Neutralität Italiens verkündet hatte, ebenfalls Logenbruder ist, wenn er auch einem anderen Zweige der Freimaurerei angehört, nämlich dem schottischen Ritus, der damals der sanfteren Auffassung seines Präsidenten, Bruder Saverio Ferra, huldigte. Da aber der Ordensrat des Großorients von Italien die alleinige maurerische Oberbehörde für alle maurerischen Riten in Italien ist, so hatte der Ministerpräsident Bruder Salandra eben zu gehorchen und auf den Befehl des Bruder Ferrari, der an der Spitze des Ordensrates stand, den Krieg zu erklären.